1, 2, 1, 2, 1, 2. Warte mal, ich bin der Host. So, ja, hier, jetzt das offizielle Intro. Emission de l'Art Visionnaire. Tonight there's no jingle. Tonight there's only April, April. Tonight we are pünktlich. On time, 1 hour later. Then announced, it's not because of the time-Umstellung. It's Blech, because Blech, Blech. All the streams don't work on the 1st of April. Who would have thought that the internet one day will sabotage us? Tonight, we are not host in the DIY church, but DIY church is in us. Markus. Is in us hosting. Hi, thanks for listening. Well, I did a radio show already yesterday. We have to turn on the light. So. Okay, I thought what I made a piece together with Fritz, my friend Fritz Bornstück, and what if he's coming? Maybe he comes soon. And we tried to find or research on the resonance of a sculpture by Henry Moore in front of HKW, Haus der Kultur in der Welt. Der Index, right? The Index, exactly. I prepared an index for the German listeners. Ich habe einen Index präpariert. This is what you can expect in tonight's show. Also a lot of funny interviews and quotes, stuff like this, for example. And you will know what it is once you listen to it. The whole idea is based on a radio composition, or a record actually. Ja, it's a 7-inch. Ja, oh, schon. Oh. Ja, ja. Es läuft schon. Läuft schon? Naja. Da ist die andere, die ist nur englisch, oder? Da ist nur das und das. Ob schau das. Mal, ob wir jetzt das Ding los, ob es das da auch ja, ist. Ich habe jetzt schon eingestellt. Ich gehe auf Wiedergabe. Ja, also jetzt stopp. Ja, maybe some of you know what it is. It's Arnulf Reiner and Dieter Roth. And one day they decided to produce a record. And yeah, this is kind of the mother of our idea, combined with Henry Moore, who built the ear. I don't know, you know if it's a ear. Anyway, soon we have a last. If you say it's an ear, it's an ear. I actually think it's a moon sleeping on the back, like a half moon. That's right. Or a golden half moon sleeping on its back. Oh, you hear? So, and then you can also hear this one. This is the fence in front of the Bundeskanzlerinnenamt. Oh, I love the Bundeskanzlerin. While we are chased by the police. Morgen wieder ein, wenn es heißt Sarah Lehn. Frische Kunst für jedermann. Okay, and now we can start the actual podcast. Okay, I will now tune in to them live. Let's see where they are at the moment. Hello, can you hear me? Hello, hello, hello, can you hear me? Hello, hello, can you hear me? Hello, hello, are you there? Hallo? Wir haben aber gelacht. Ah. Okay. Kommen Sie mal näher, kommen Sie mal näher. Das war ein Gullideckel. Glaubst du denn, dass man dann von quasi, wie das klingt, die Größe oder den Körper einer Skulptur erfassen kann? Ja, klar, aber größere Objekte machen tiefere Klänge. Und umso größer der Hohlraum ist, umso länger hält ein Körper in sich selbst auch nach. Das heißt, ja, man guck mal zum Beispiel da das Hugelland. Ja, das können wir mal probieren. Also Klangbeispiel. Klangbeispiel. Volumen. Container. Containerdienst. Stell mal drauf sogar. Dann trägt sie das ein bisschen besser. Nicht runterklatschen. Ja, das sagst du dir am besten selbst. Oh, Bass. Sehr überzeugend. Klangbeispiel Nummer 6. So, jetzt kann der Zuhörer sich mal fragen, wie groß der Gegenstand denn war. Quizfrage, wie groß war dieser Gegenstand? Wo ist Walter? Alter ist gerade auf Teneriffa und hat andere Probleme. Alter, sein Shirt ist in der Wäsche. Sieht er heute ganz anders aus. Oh, guck mal nachher. Oh, ich möchte das Schild mal hörbar machen. Klangbeispiel Nummer 7, Verkehrsschild. Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder auch links. Kannst du mal dran halten? Wow. Ja. Ja, schön. Klangbeispiel Nummer 8. Mülleimer. Bassfuck. Dankeschön. Klangbeispiel Nummer 9, DJ Schlucht. Nein. Lass mal da lang. Auto. Hier sind Menschen, die muss man nicht hauen. Die kann man hören auch. Hör mal Menschen. Oh, jetzt wird es schwierig. Nein, das kannst du nämlich nicht machen. Klangbeispiel Nummer 10. Das Baum. Unmögliche. Wird gerade langweilig. Neuer Container, aber wir müssen nicht jeden Container machen. Es gibt noch das Glasscheibe da vorne. Glasscheibe, ja. Lecker. Lecker Glasscheibe. Ja, ich hätte gern so eine große Glasscheibe für zu Hause. Sind praktisch. Glasscherbe. Nee, die Scherben nicht, nur die ganze Scheibe. Scherben mit nach Hause nehmen bringt, glaube ich, Unglück. So, hier. Wow. Das war, Entschuldigung, Klangbeispiel Nummer 11, Bushaltestelle. Warum hast du ausgeschaltet? Nee, ich hab den gesehen. Ich hatte das Gefühl, das verzerrt. Ah, Regenrinne. Klangbeispiel Nummer 12. Klangbeispiel Nummer 12, Regenrinne. Kommen Sie näher, bitte. Wow. Kannst du mal näher hier dran kommen? Beispiel Nummer 12. Husten. Plakat. Ja. Ah, da gibt es noch eine spezielle Funktion. Plakat hat einen Effekt. Okay. QR-Code. Den kann man nicht hören. Das ist eher immateriell. So, dann nehme ich mal wieder auf. DJ Schlucht. DJ Schlucht. Von der DIY Church hat wieder ein Problem erkannt. Oh, hier, Klangbeispiel Nummer 13, 14. Zaun. Komm mal näher. Schön. Klangbeispiel Nummer 15, Busch. Langweilig. Oh, Langbeispiel Nummer 16, langer so, Zaun. Wenn wir so arbeiten, das dauert Zaun. Ewig. Zaun. Wenn wir so arbeiten, das dauert Zaun. Ewig. Klangbeispiel Nummer 17. Altkleider Humana. Und Schuhsammlung. Altkleidercontainer. Dann stellen wir da rein. Ein schönes Klangbeispiel. Das ist Klangbeispiel Nummer 18, Libanon-Falafel. Hören Sie kurz. Ja, Sie. Das war Libanon-Falafel, sehr zu empfehlen übrigens. 1-Euro-Falafel mit ganz, ganz viel Marihuana drin. Klangbeispiel Nummer 19. Die Hölle. Ampelanlage in der Hölle. Die Hölle ist in dem Fall die Hermannstraße. Hören Sie. Nein. Nein. Klangbeispiel Nummer 20. DJ Schlucht. Wir müssen in oh. Die Station. Klangbeispiel Nummer 21. Fotobox. Fotobox. Mit Personen drin. Fotobox. So. Ey. Fotobox. Beschwert sich jemand? Wow, das hätte er mit dem Mund gemacht. Au! Hey, Entschuldigung. Kannst du das nochmal machen? Klangbeispiel Nummer 22, junger Mann. Wow. Dankeschön. Junger Mann. Dankeschön. Okay, ab, wir müssen in die Bahn. Ab da, das, ah, da gibt es einen Aufzug, toll. Ich wollte immer schon mal Aufzug fahren an der Hermannstraße. Wird das hier so behindertenbefreundlich gentrifiziert? Oh komm, wir müssen mit den Leuten da noch rein. Schnell. Eins, zwei, da. Entschuldigung, dürfen wir noch dazukommen? Oh, jetzt haben, klar, komm, haben rein. Sie sich erschreckt. Interview wollen wir haben. Nee, ja. Ein Klangbeispiel. Das ist Klangbeispiel 23, Aufzug. Wir sammeln Klangbeispiel. Super. So klingt ein Aufzug. Wofür braucht er das? Unwahrscheinlich still, dieser Aufzug. Na, wenn du nicht reden würdest, wäre es wirklich still. Wir wollen eine Radiosendung machen. Ach, cool. Ja. Bahnsteig für das Internetradio. Richtung Wittenau. Tür öffnet an der gegenüberliegenden Seite. Das ist ja interessant. Danke sehr. Tschüss. Das war der Aufzug. Nun, Klangbeispiel, so sind wir jetzt, 25. 24. 24. Ich habe aber leider die Übersicht verloren. Ich habe keine Fahrkarte. Das ist das Klangbeispiel Nummer 25. Toll. Und was ist mit mir? Die müsste ich aber entwerten. Dann müssen wir dir eine Fahrkarte zulegen. Ja, dann machen wir das mal. Für den Zuhörer, der natürlich jetzt das nicht sieht, wir sind nun in der U-Bahn-Station Boddingstraße und bewegen uns Richtung Notausgang, um ein Ticket zu kaufen. Für Herrn Hobby. Der Hobby hat keine Fahrkarte. Und das ist nämlich nicht gut. Aber der Hobby hat eine EC-Karte. Da muss jetzt hier sie sich so. Man kann Fahrkarten auch mit EC-Karte. Was ist das eigentlich? Das sind Fusseln und Speichel. Irgendjemand hat auf alle Fälle schon mal ins Mikrofon geleckt. Das war der junge Mann eben, der das Geräusch gemacht hat. Glaube ich, der hat dabei ein wenig Speichel verloren. Das habe ich zum Glück nicht gesehen. Also das ist jetzt hier Klangbeispiel 26, Fahrkartenautomat. Das muss man hier unten reinstecken. Richtung Alexanderplatz. Ja. Schönes Klangbeispiel. Immer noch vorbei. Klangbeispiel blaue Säule. Klangbeispiel U-Bahn kommt. Klangbeispiel U-Bahn kommt. Was ist denn der Fahrkartenentwerter? Markus, du musst deine Fahrkarte auch entwerten. Lass meine unentwertet. Das musst du nicht allen erzählen, oder? Was sollen denn die Zuhörer von dir denken? Scheiße, jetzt genau, das war das andere, was ich noch erklären wollte. In unserem Aufbau, den wir haben, benutzen wir einen Zoom-Rekorder H2. Warum machst du jetzt Werbung für japanische Elektrogeräte? Na, einfach um den Zuhörer so ein bisschen zu erklären, wie wir das Ganze produzieren. Ja, eigentlich produzieren wir das ja gar nicht. Das ist einfach nur ein direkter Mitschnitt von unserem Versuch, Henry Moore hörbar zu machen. Skulpturen hörbar zu machen. Henry Moore nämlich, was ganz interessant ist bei unserer Reportage quasi, war ja im Zweiten Weltkrieg lange, lange, lange Zeit in einem U-Bahn-Schacht eingeschlossen mit seiner Familie. Und hat da angefangen, Kunst zu machen. Also diese komischen Formen, die man bei den Henry-Moore-Skulpturen sehen kann, hat er angefangen als junger Mensch in quasi Bunker-Isolation zu zeichnen, bevor er die als Skulpturen gemacht hat. So in diesem grau-schwarzlichen Dunkeln der U-Bahn seiner Heimatstadt, wo er jeden Tag dann diese amorphen Formen angefangen hat zu entwickeln, die dann später zu riesigen Bronzeobjekten geworden sind. Es hat ein bisschen gedauert, ich glaube, 20 Jahre Entwicklungszeit, für was, was dann doch so wahnsinnig unspektakulär ist, aber groß und teuer. Macht der vorzugsweise Kunst im öffentlichen Raum? Der ist tot. Hat der vorzugsweise Kunst im öffentlichen Raum gemacht? Ich glaube, das hat sich dahin entwickelt. Ist halt so ein Museumsopfer geworden. Darf man sowas sagen? Haben wir dann an unseren H2 von Zoom ein T-Stück angeschlossen, um den Kopfhörer zu splitten. Der ist jetzt gesplittet und man kann quasi zwei Kopfhörer an einem Aufnahmegerät haben. Und so sind wir nun aufgebaut und ähnlich wie Henry Moore bewegen wir uns nun durch die U-Bahn. Wo müssen wir eigentlich aussteigen? Im Tunnel. Wo müssen wir eigentlich aussteigen, lieber Schlucht? Im Tunnel. Nee, besser nicht. Da wird man doch überfahren. Am Ende. Also hier sind jetzt viele Menschen. Ich wohne ja nicht eigentlich am Kotti, wahrscheinlich müssen wir am Kottbusser-Tor. Ja, oder mit der N bis zur Regierungsviertel fahren, also zum Alex und dann umsteigen in die Regierung. In die Regierung umsteigen, die GroKo. GroKo? Krokodil. In die GroKo umsteigen. Und dann wir könnten die Passanten ja auch befragen, ob sie Henry Moore kennen. Den kennt doch niemand. Das wollen wir mal versuchen? Entschuldigung. Kennen Sie Henry Moore? Ja, nur ist bei meinem Deutsch. Ah, okay. Danke trotzdem. Aber wenn du das jetzt machst, dann muss ich immer mitkommen. Ja. Das ist nämlich das Komische. Ja, dann müssen wir das mal ausprobieren. Entschuldigung? Entschuldigung, kennen Sie Henry Moore? What? Do you know Henry Moore? Jana Klar. Jana Klar. 50-50 bisher. Sie kennt nur Jana Klar. Aber wir wollen ja nicht über Jana Klar sprechen, wir wollen über Henry Moore sprechen. Wir könnten noch jemanden fragen. Die Dame drüben sieht verlesen aus. Entschuldigen Sie. Kennen Sie den Bildhauer Henry Moore? Nee, kennen Sie nicht. Kennen Sie Henry Moore? Nein? Auch ein Boxer, oder? Sie? Boxer ist er, oder? Ein Boxer? Oder? Ich weiß nicht, wie er seine Dinge gemacht hat. Er ist so ein Künstler. Bildhauer. Ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber wir wollen da seine Skulptur hörbar machen heute. Dankeschön. Bildhauer. Da sieht man das ja auch schon, dass wir eigentlich nicht nur den Resonanzkörper des Objekts untersuchen, sondern wir gehen auch der Bildhauerei auf den Grunde. Sehr direkt sogar, mit Holzstöcken. Das ist nämlich Teil unseres Aufbaus, den du nicht ernannt hast. Darauf wollte ich jetzt hinaus, Herr Hobby. Aha, Schlucht. Dankeschön. Wir haben nämlich noch 3 Holzstöcke mit. Und da habe ich mir vorhin gedacht, als ich die 3 Holzstöcke sah, warum ist eigentlich keiner mit so einem Pommel hier? Hättest du selbst mal was... Also, ich kann das kurz erklären. Das hier sind Schlagzeugstöcke. Schlagverlies kompaniert, Schlagwerks kompaniert, .se. Das sind schwedische Hölzer, aber nicht Ikea, zum Glück. Und die hatte, glaube ich, der Andreas Arndt, auch ein Bildhauer, mal dem Hund von der Zoe Claire Miller zum Spielen gegeben. Und deswegen sind da jetzt Zahnspuren in dem Schlagstock drin. Der Hund allerdings ist tot. Leider, schon wieder. Wie konnte der Hund denn jetzt sterben? Das sind ja nun schon ein paar Hunde unter dieser Frau gestorben. 2. Ja. Also der Novak hieß der Hund. Gott hab ihn selig, genau wie Henry Moore. Er ist vor weniger als einer Woche vom Auto überfahren worden. Und ich glaube, es war vor 2 bis 3 Tagen dann so eine Art Gedenkfeier. Ich guck leider nur einmal in der Woche auf Facebook oder so. Deswegen habe ich es erst zu spät erfahren. Sonst wäre ich natürlich zum Kondolieren vorbeigekommen. Da, somit jetzt auf diesem Wege. Ja, Zoe, falls du das hörst, Noak, Ruhe in Frieden. Novak. In unseren Herzen lebt er für immer. Ohne Ironie in dem Fall. Weltöffel. Wuff. Wuff, wuff. Wir sind jetzt am Moritzplatz. Hunde sind in der U-Bahn anzuleihen und mit Maulkorb zu befestigen. Und dürfen nicht rauchen und keinen Alkohol trinken. Ich finde es lustig, dass das Essensbeispiel in der U-Bahn Pommes und Cola ist, obwohl in Berlin alle Döner essen in der U-Bahn. Das ist vielleicht ein Döner mit Feta-Käse drauf. Halloumi. Ja, hallo. Wir machen jetzt eine Gedenkminute für Novak. Ich bin nicht da. Ja, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Ich würde sagen, wenn die 40 Minuten voll sind, hören wir einfach auf. Oder machen wir eine Stunde? Naja, also von meiner Erfahrung her würde ich sagen, man hat lieber ein bisschen mehr Material und kann dann das sondieren, wie das man dann genauer passend hat und alles nehmen muss, zwangsläufig. Naja, aber wenn wir so ein direktes Schneideverfahren haben, dass wir eigentlich einfach ungeschnitten das übernehmen, was wir hier aufnehmen, dann haben wir ja weniger Arbeit und vielleicht trotzdem eine spannende Aufnahme mit spannenden und weniger spannenden Momenten. Ja. Und das passt ja auch zu so einem Reportageformat in einem unabhängigen Internetradio-Beitrag. Da müssen wir gar nicht so viel Design betreiben. Klangbeispiel 25, BVG Lederbank. Jetzt reicht's aber! So, das hätten wir dann auch registriert. Das mag ich an einem französischen Wort von Aufnahme, dass man das im Französischen registrieren nennt. Registrer? Ja. Pourquoi? Ja. Et maintenant en français. Le dit à l'éveil église. Gros bac. L'église dit à l'éveil is on erreur. Erreur. Qu'est-ce qu'on dit, pour exemple, en français? Das war ein lustiger Klang, was du sagst. Klangbeispiel Nummer 26, DJ Schlucht. Oh nee, nicht immer. Das hat nichts mit Henry Moore zu tun. Das ist auch so biomorph, was der gemacht hat, wie ein menschlicher Körper. Ich glaube, da geht es um Körperlichkeit. Deswegen sind wir gar nicht so schief gewickelt. Wir können hier umsteigen. Schade, dass es nicht. Hui. Klangbeispiel Nummer 27, U-Bahn-Tür. Janowitzbrücke. So, für den Zuhörer, genau. Wir befinden uns nun in der Janowitzbrücke. Unter der Janowitzbrücke. Und haben hier Klangbeispiel 27. Klangbeispiel 27, Einfahren der S-Bahn, gefolgt von Klangbeispiel 28, Metallsitz. Spiel Nummer 28. Schild der BVG. Das müsste man auch noch dem Zuhörer kurz erklären. Das, was du gerade getan hast, dieses einmalige Klack, da gab es einen Musiker aus Jugoslawien namens Minimal Bastard. Und er ist vor 2 Tagen gestorben. Oh. Und seine Konzerte waren... Er ist mit dem Moped durch das Land gefahren und ist auf Bühnen aufgetreten, indem er einmal Bing gemacht hat. Er hat sehr simple, einfache Konzepte. Klangbeispiel Nummer 30. Tür. BVG Tür. Minimal Mann. Minimal Bastard. Gott hab ihn selig, auch er ist tot. Mir kommt das vor, als wäre unsere ganze Sendung ein Nachruf auf Gestorbene. Na, das ist auch so eine Frage, die der Kunst inne liegt. Das ist mir jetzt irgendwie zu theoretisch. Der Skulptur. Das Skulptur, ja, aber die Kunst ist ein bisschen größer gefasst als Skulptur. Nicht heute. Klangbeispiel Nummer... Nein, noch nicht. Erst das Klangbeispiel. Dann. Klangbeispiel Nummer 31. Information. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Das ist Kultur in der Welt. Ja, und ob Sie... Ja, hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hier ist die DIY Church. Wir würden gerne zum Haus der Kulturen der Welt fahren, von der Janowitzbrücke aus. Wie geht das denn? Guck mal nach, Clemens. Kennen Sie zufälligerweise Henry Moore? Haus der Kulturen, das ist seit Jahrhunderten. Janowitz. Frag das in Anschluss. Da ist dieser Mann drin. Ja, wie gesagt, mit dem nächsten Mitfahren ist Alexanderplatz und ab Alex den Bus 100 Richtung Zoologischen Garten. Gut. Gut. Und noch eine weitere Frage. Kennen Sie Henry Moore? Nee. Okay. Danke. Schönen Tag noch. Klangbeispiel Nummer 32. Geländer. Jeden Fall. Unglaublich, wie so lange nachhalt. Ne? Wollen wir wirklich die Empfehlung von dem Mann annehmen? Dann müssten wir jetzt wieder runterlaufen. Klangbeispiel Nummer 33, BVG 01. Aua, ich blute. So, das hat er nun davon, der Junge, weil das, was wir hier machen, ist schon auch extrem und da kann man sich auch verletzen. Oh. Ah, eine Mann. Zigarette. Aber jetzt fahren wir irgendwie ganz anders. Hey, und ich muss eigentlich auch mal pullern. Schon wieder? Ja. Klangbeispiel Nummer irgendwas kommt, dann DJ Schlucht muss pullern. Hä? Was stinkt denn ja eigentlich so? Ich wahrscheinlich. Ich müsste auch waschen, nicht? Da fahren jetzt erstmal Rolltreppe. Wasch du dich mal. Einmal täglich duschen? Rolltreppe. Ja, Rolltreppe, das kann man auch hörbar machen. Ja. Klangbeispiel 34, Rolltreppe. Da gab es jetzt einen Geisterfahrer auf der Rolltreppe. Das sieht der Zuhörer nicht. Aber wir. Sehr gut. Klangbeispiel 35. Die Tischlucht. Taubenschutz. Schützen Sie die Tauben. Eine Minute. Eine Komposition von Herrn Klangbeispiel. Klangbeispiel. Ich weiß. 37 einfahrende S-Bahn. Eben, das war eine U-Bahn. Sicher fährt sie ein in den Hafen, die S-Bahn. Das ist ein und blödes Sendekonzept haben wir. Herr Hobby hat eine blutige Hand. Ah, Sorgen. Das ist ja super. Yes. Ja, wir brauchen ein freiwilliges Opfer. Komm, lass uns. Ja, fuck off. Frag ihn doch erstmal, kennst du Henry Moore? Ich kenne Henry Moore. Persönlich? Nein. Ist aber kein Landsmann von dir, oder? Henry Moore wasn't an Irishman. No, he wasn't. He was English. Yeah. That's a big difference. Do you like his work? Yeah. Yeah. What about it? I like the one in the Congress Halle here in Berlin. Oh, that's one too. Yes. I like the decorative stuff he makes. The decorative? It's yes. All decorative, isn't it? No, there's one in the, now hold on a second, Kunst Academy in Tiergarten. That's a Kunst Academy. Yeah, that's right, now there's a sculpture show, huh? No, there's a figure, a reclining nude there, a reclining... Reclining nude, oh, in front of it, yeah. In front of it, do you know that one? It's kind of beautiful, I must admit. Yes. No, that's not one of these decorative objects. Yeah. No, yeah. That's a real piece. It is a real piece. And it has also a kind of facial expression that's interesting, no? Well, I'm not sure about the facial expression because it's only a very small head on the body. But it looks like a moon. Alien. Alien. Not really, no. I think it's based on the drawings he did in the underground during the war in London. Right. This is what we just told the audience that we do this whole trip with the subway and the trains to Henry Moore because his inspiration came from being locked up in the subway system for a year in the London underground. Okay. This is why we have this train journey. Good. Conceptual bullshit. Yes. Maybe I can come to you, so we don't. What are you up to, Lorcan? Das ist Klangbeispiel Nummer 37, Lorcan. What am I up to? Well, we're going to go and see is Contemporary Fine Arts open. Really? Why? Just to go to an exhibition and just have a look around at the gallery. That's a bad, bad place. No, I like it sometimes, you know. Do you speak Celtic? No. Gaelic. Ni Higgum. It's called Gaelic. Ni Higgum means I don't understand. Ni Higgum? Ni Higgum. Ni Higgum. Ni. Is Annan Dit Lorcan? Sanam Dit? Is Annan Dit? Yeah. Is Annan Dit? Nein. Das ist ein interessantes Klavierspiel. No, I had it. I learned it in school, but I forgot everything. Yeah. So. How's it in Treptow now? Still? Are you still painting? I'm still painting. Yes. I'm making lots of new stretchers to make lots of new paint. Cool. What? Cool. Good. But is it? Now the problem is we're not allowed to stop. Okay. So. Would you like to answer a question? Do you know Michael Moore? Do you know Michael Moore? Do you know Michael Moore? DJ Schlucht, DIY Church. Do you know Michael Moore? No, not at all. What was his name again? I forgot his name. Well, there's a Michael Moore. There is a Michael Moore. Michael Moore's this fat American guy who's anti-American. Yeah. Yes, he makes films. He makes what? Films. Films. Our films. Yeah, yeah. Is this Hackers is marked? Yes. Oh, I must go. Hey, Lorcan, thank you for the contribution to the radio. Yeah. Have a nice day. Oh, we have to. Yes, you too. Bye. I hope you find some more offers, you know? Yeah, more offers. Offers. See you. Yeah. Oh, ah. Sorry. Ciao. Ja, der liebe Lorcan hat gerade mit seinem Daumen beim Händeschütteln auf meine fleischige, blutige Hand gedrückt und da ist noch mehr Blut rausgematscht. Scheiße. Wie der Scheiße nimmt man das? Ich bin nicht der Scheiße. Der Scheiße ist jemand anderes. Michael Moore, lieber nicht. Michael Moore. Roger Moore. Moore, Moore. Moore. Ja, Sie können sich gerne setzen. Entschuldigen Sie, eine kleine Frage. Kennen Sie Henry Moore? Nein. Bildhauer ist es manch, ne? Richtig. Kennen Sie eine von den Skulpturen? Nein. Nein. Ja, wir machen gerade eine Radiosendung. Dies wird nicht live übertragen. Sie haben Glück gehabt. Aber man sieht ja auch nichts. Aber wir wollen ja was hörbar machen im Radio. Und hörbar gemacht werden soll heute eine Skulptur von diesem Henry Moore. Wissen Sie, wie die aussehen? Nee. Woher wissen Sie denn dann, dass es ein Bild war? Ich habe mal vor ewigen Jahren einen Artikel über ihn gelesen. Ah, und um was ging es in den Artikel? Das weiß ich nicht mehr. 20 Jahre her. Gefühlt. Gefühlte 20 also, Jahre. Keine Ahnung. Sie gucken so interessiert. Kennen Sie Henry Moore? Nee, null. Aber ich schätze, der macht so mit Stahl und dieses Kantige, was so ein bisschen auf Asymmetrien sich bezieht und rekurriert. Ja. So im groben Metall stimmt, ist aber meistens Bronze und eher rund. Ja, dann ist das vielleicht doch nicht Henry Moore. Vielleicht ist es Michael Moore. Entschuldigung, wir haben eine Frage auch an Sie. Roger Moore. Ne, der Mann möchte nichts sagen, das ist auch zu akzeptieren. Muss ja nicht jeder was sagen. Das gehört auch dazu. Entschuldigung. Tja, Henry Moore. Auf die Spur. Wofür macht ihr das denn hier? Also es gibt quasi eine Internet-Radiosendung, die nächsten Dienstag, am 1. April ausgestrahlt wird. Und es ist quasi so ein Kunstradio. Und die Dame, die sich das ausgedacht hat, hat uns eine Vorlage gegeben. Zumindest habe ich das so verstanden, dass wir ein Kunstwerk hörbar machen sollten. Und ich habe das sehr wörtlich genommen und dachte, es geht um ein existierendes... Bildhauerei. Und dann dachten wir halt, wir fahren zu Henry Moore, nehmen einen Knüppel mit, stellen ein Mikrofon auf und hauen einmal kräftig auf diese Skulptur. Wo steht die denn? Vom Haus der Kultur in der Welt. Wir sind gleich da. Da sind wir jetzt dann bald auch. Und das ist so eine Art Podcast, oder wie? Ja, genau. Kunstradio. Richtig, Kunstradio. Kunstradio.de, oder wie? Keine Ahnung. Ich glaube, das findet man Radio della Culture Visuelle. Ah, je comprends. C'est magnifique, je pense. Ouais, c'est français, c'est cool. C'est c'est quelque chose que nous aimons. Le français. Sarah Lehn heißt die Produzentin des Radios. Die wollen wir auch hörbar machen. Sarah Lehn und Henry Moore. Wenn man die quasi in seinen Computer eingibt und sucht und dann Radio Sarah Lehn, dann wird man das... Ja. Sarah Lehn. Right. Ja, die... Schauen Sie morgen wieder ein, wenn es heißt... Sarah Lehn! Hörbare Kunst für jedermann. Kannst du das nochmal machen? Das war schön. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt... Sarah Lehn. Frische Kunst für jedermann. Dankeschön. Ihr wollt gerne euch äußern im Radio? Nein? Kennt ihr Henry Moore? Ja, das war doch der, oder? Ja? Ja. Okay, kein Schweinkram. Das war kein Pornodarsteller. Henry Miller gibt's. Long Henry Miller, das ist Fußball. Henry Miller ist nee, das ist der Typ, der mit diesem Schweinkram. Ja, der macht Schwein. Wendekreis des Krebs und so. Versautes Zeug. Oh, kenne ich nicht. Jetzt fahren wir gleich da in diese große rein mit dem großen Metallzug. Ja, ist fantastisch. Also auch mit der Sonne, wie die hier so reinscheint in die U-Bahn, das leichte Geruckel. Ja. Wo sind Sie denn eigentlich hin unterwegs? Achso, nach Hamburg. Das hört man doch auch ein bisschen. Sie sind Hamburger. Ich bin Hamburger, ja. Was treiben Sie in die Hauptstadt? Das Radio. Das Radio, wirklich. Ah, das ist schön. Vielen Dank für den wunderschönen Beitrag. Ich hasse es, mit so einem Mikrofon immer rumzugehen. Ja, grauenvoll, ne? Ja. Aber dann freut man sich ja immer über Menschen, die da reinschauen. Machen Sie auch Radio? Wirklich? Mhm. Ah. Können Sie Werbung machen für sich, wenn Sie wir Lust haben? Nee, wir machen keine Werbung. Oh, okay. Ja, du machst das, ich ja, bin nur Assistent. Das ist ja eigentlich das Radio, die bundesweit und werbefrei. Wirklich? Oh, das klingt gut. Wie heißt der Sender, wenn man fragen darf? SSK? Nee, hier Deutschlandradio. Ah, okay. Bundesweit und werbefrei. Und was ist jetzt das, was Sie da machen in dem genauen Fall? Ich ziehe den Leuten aus Hamburg alles Mögliche aus der Nase. So. Okay. Genau, das ist mein Job. Das, was ich jetzt gerade mache. Ja, hey. Exakt. Wie ist das denn, wenn es mal andersrum ist? Wie fühlt sich das an, wenn es andersrum ist? Ja, irgendwie angenehm, obwohl man natürlich immer darauf bedacht ist, was man jetzt hier sagt. Aber ich finde, es hat schon sowas, dieses Wegelagererartige, ne? Wenn man da mit so einem Mikrofon rumläuft und sagt, so, jetzt hier. Man fühlt sich auch so ein bisschen über dem Rest. Echt? Nee, ich nicht. Weil man so ein bisschen weiß, dass man das ja darf, weil das Mikrofon legitimiert einen. Sonst quatsche ich Leute nicht einfach an und frage sie nach Henry Moore, ehrlich gesagt. Oder? Ja, ist auf jeden Fall, bricht es natürlich so eine, kann man ganz schön die Distanz überwinden mit dem Mikrofon. Wenn man sagt, ich bin hier Journalist und müsste Sie jetzt mal interviewen, junge Frau. Junger Herr. Oder so. Ja, dann macht es wieder Spaß. Dann klappt es auch mit dem Nachbar. Dann klappt es auch mit dem Nachbar. Ja, ich finde das lustig, dass das so 50-50, ne? Zu den einen Hälfte der Leute überwindet das die Distanz und bei den anderen Hälfte wird die Distanz größer. Aber das ist beides okay. Muss das dann einfach akzeptieren, dass einige Menschen reden wollen und andere eben nicht. Ja, ich glaube, das sollte man den Leuten doch dann am Ende noch zugestehen. Sag was! Nee. Ja, so. Ja, das war ein sehr schöner Beitrag zu dieser erheiterten Dienstagssendung. Es ist jetzt Dienstagabend, wenn Sie das hören werden, liebe Zuhörer. Ich würde noch wirklich mehr mit Bildern arbeiten. Ja? Mit Bildern. Weil wir gehen jetzt hier die Treppe runter. Mit einem Glaspanorama. Spiegelverkehrt Berlin. Hauptbahnhof zu lesen. DB oben drüber. Im Hintergrund das Bundeskanzlerinnenamt und ein riesengroßes, phallisches Metallrohr. Vielen Dank. Schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Ebenfalls. Schönes Wochenende. Was ein netter Mensch. Jetzt muss er wieder. Er geht jetzt in die andere Richtung die Treppe hoch und wahrscheinlich zurück zum Gleis. Er wollte gern noch ein bisschen mit uns Radio machen, weil er selbst Radiomacher ist. Und das scheint dann ein leidenschaftlicher Radiomacher zu sein. Es gibt also zwei Kategorien von Berufsmenschen. Die einen, die hassen ihren Beruf und sobald die ihren Job gemacht haben, wollen die nie wieder ein Wort drüber sagen. Die anderen hingegen, die lieben ihren Beruf. Und die nicht Workaholics, also nicht krankhaft, sondern einfach, die sind mit dem Herzen dabei, ihre Sache zu machen. Das finde ich immer sympathisch. Da hinten sieht man jetzt die Welt über dem Reichstag in Form von einem Luftballon. Und das hier ist wahrscheinlich, was viele Menschen Berlin nennen. Das ist der Bahnhofsvorplatz. Da sitzen die Leute rum und essen irgendwelche Snacks, Fastfood, trinken Bier, Kaffee, rauchen. Irgendwie genießen die auch gerade diese untergehende Sonne. Das sind alle ganz schön schick. Frühling. Ja, das ehrlich gesagt geht mir das heute ein bisschen auf den Zeiger an diesem Tag. Was? Die Schickheit der Menschen. Warum? Weiß nicht, ich will hier arbeiten in Ruhe mit der Skulptur und so. Und hey, Klangbeispiel Nummer 40, Lüftungsschacht. Langweilig. Ja, da habe ich schon bessere Klangbeispiele heute gehabt. Hast du denn schon einen Favoriten? Wir könnten ja schon fast behaupten, wir haben jetzt die Halbzeit. Also Lorken war ein sehr gutes Klangbeispiel, der war unerschöpflich. Ja, der war super. Super Opfer. Jetzt fährt ein großer Seitziegenbus vorbei, wo aber gar niemand drin sitzt. Sehr schön. Also irgendwie, die Leute wollen heute lieber zu Fuß laufen. Kann ich auch verstehen. Machen wir, abgesehen von der kleinen Henry Moore gewidmeten S-Bahn- und U-Bahn-Tour, wo es um das Kriegstrauma unseres Künstlers ging, sind wir auch zu Fuß unterwegs. Weil wir auch mehr verschiedene Geräusche so einsammeln können. Zum Beispiel kommt jetzt gleich ein Klangbeispiel. Das ist so Bündnis 90, die Grüne related. Das heißt, geschützte Grünanlage vom Gesetz 21.11.97. Klingt so. Gut. So, und jetzt, also sind wir im Bild und beschreiben das Bild jetzt. Wir laufen über eine kleine Metallholzbrücke. Über einen, ist das ein Fluss? Nee, das ist wahrscheinlich ein Kanal. Spreekanal. Über den Spreekanal und schauen ist das schön. Auf die Menschen, die auf der Wiese sitzen und sich sonnen. Toll. Da fährt ein gelber Bus vom Bundeskanzlerinnenamt vorbei. Noch nie habe ich das in so schönem Wetter gesehen. Da hat man beinahe das Gefühl, dass wir in einem schönen Land leben. Mit dem Goldregen neben dem Spreekanal, Pommesgeruch, Straßenmusikanten, wo das Auge hinfällt, fröhliche Menschen in schöner Kleidung. Sonnenbrillen, Haare, Haut, Beine, so also Menschen eben. Berlin, da ist so einiges unterwegs. Leute, die mit Getränken. Wollt ihr mal fragen? Hallo? Eine kleine Frage. Kennen Sie Henry Moore? Wer ist das denn? Dann wohl nicht. Darf ich eins von Ihren Getränken stehlen? Darf ich eins von Ihren Getränken stehlen? Was mit den Getränken? Darf ich Ihnen eins wegnehmen? Auf gar keinen Fall. Schade. Du darfst die Deko angucken. Oh, danke schön. Tschüss. Jetzt habe ich eine Kirsche ergattert. Ich habe die letzte Deko weggegriffen. Nice. Klangbeispiel Nummer 42, Deko. Jetzt habe ich die Dekoration gegessen. Das musste ja so kommen. Klangbeispiel Nummer 55, Karton im Park. Mach dich heiß. 2, 3, 1. So klingt Karton im Park. Wow. Klangbeispiel Nummer 56. Zirkus Berolina aus der Entfernung. Da sehe ich auch einen Polizisten kommen. So, ab jetzt gehen wir nämlich in das gefährliche Gebiet. Da darf man jetzt nicht einfach alles hauen. Polizist hauen. Nein. Klangbeispiel 57. Fragen, aber Henry Moore kennen. Ja, frag mal. Entschuldigung, kennen Sie Henry Moore? Die Polizei ist nicht gesprächig. Entschuldigung, kennen Sie Henry Moore? Nee, bis jetzt noch nicht. Doch, klar kennen wir den. Tolle Skulpturen. Ja. Schön. Schön, dass du jemanden kennst. Dankeschön. Herr Fuck, jetzt die Leute vom Bundeskanzlerinnenamt sind sehr gebildet. Der Jan-Jan, der ist ja auch tot. Was? Den gibt's ja nicht mehr. Wie? Den Musiker, Jan-Jan, One Band. Ach, heißt er jetzt Robert Zimmermann? Nee, er wollte sich Robert Krake nennen. Aber dann haben wir gestern entschieden, Robert Koala. Ist eigentlich besser. So viel zur Frage, wie kommt Speichel ins Mikrofon? Vielleicht können wir mal pullern gehen. Oh, aber nicht jetzt hier, das macht Ärger. Müsste mal austreten vom Bundestag. Lieber vor der Kirche austreten. Oh, schnell, schnell, da kommt der Bus von hinten. Das ist aber knapp gewesen. Die haben es alle so eilig hier auch. Yeah. Action. Die letzten Meter, Zuschauer, seid gespannt. Wir überziehen wieder mal gnadenlos, oder? Seien Sie gespannt, Zuschauer, bald sind wir da. Wir sind jetzt genau vor dem Bundeskanzlerinnenamt. Da ist auch eine Metallskulptur, die ich liebend gerne verdreschen würde. Allerdings auf ihre Resonanz hin untersuchen. Und der Zaun, aber hier ist so viel Polizei anwesend. Wenn wir jetzt mit den Stöcken anfangen, auf dem Kanzlerinnenamt rumzuhauen, dann hauen die uns. Möglicherweise könnte das eine Konsequenz sein. Klangbeispiel 60, DJ Schlucht. Dankeschön. Klangbeispiel, der Gullideckel, der geheime Eingang zum Bundeskanzlerinnenamt. Angie, kannst du uns hören? Berliner Wasserbetriebe. Angela kann uns nicht hören. So, heißt die jetzt eigentlich Angela oder Angela? Angelika. Angelika. Nee, oder? Ich glaube schon. Angelika, je t'aime, je t'adore. Was ist das denn für ein Fußboden, über den wir uns... Stein. Der ist grünlich-schwarz, schimmernd und aussieht wie Schiefer, aber es dann doch nicht ist. Genau. Und dann kommt jetzt eine eher fein gekachelte Passage. Mhm. Kann man nicht hören. Oh, dort den Zaun können wir mal hörbar machen vom Bundeskanzlerinnenamt, weil da sind nicht so viele Polizisten und da ist eigentlich derselbe Zaun. Die Polizisten, die stehen ja auch gerade mit dem Rücken zu uns. Wie praktisch. Ich beobachte die und du nimmst die Klangprobe. Schau mal den Knubbel raus. Achtung! Das waren ungefähr 40 Meter Zaun vom Bundeskanzlerinnenamt. In dem Fall, angenommen die Polizei käme, hieße das wahrscheinlich sogar für die überdurchschnittliche Bewegung. Ja. Sie hätten uns hinterher flitzen müssen. Dadurch haben wir sichergestellt, dass wir nicht gefangen werden. Auf der Flucht erschossen. So, auf der Schlucht erschossen. DJ Schlucht muss pissen. Das stimmt. Vielleicht erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir pinkeln auf den Händen. Nein, das machen wir nicht, so einen Spaß. Liebe Zuhörer, bitte entschuldigen Sie meine verbalen Erkleisungen. Das ist die Aufregung. Ja, das schneiden wir dann alles raus im Nachhinein. Ja, ja, ja. Hier wird nichts geschnitten. Das ist Live-Radio. Das ist komplett live. Authentisch, jetzt, im Hier. Willst du mein Herz mal schlagen hören, Schluchti? Oh, ich glaube, du hast ein Stück Plastik im Herz. Oh. Ja, die Sonne geht gleich unter über dem Haus der Kulturen der Welt. Wir können es jetzt sehen. Die schwangere Auster, wie man sie nennt. Spannbeton, 70er Jahre. Ein architektonisches Meisterwerk. Großartig. Also es hat wirklich eine futuristisch-utopische Schönheit, die heute nicht mehr erreicht wird. Man sieht daneben das Bundeskanzlerinnenamt, so eine Materialverschwendung. Ja, aber ich mag, muss ich immer wieder sagen, das Apokalyptische am Bundeskanzlerinnenamt. Weil es aussieht wie so ein Raumschiff. Ja, das hat was unwahrscheinlich urban-apokalyptisches. Das ist dieser große Leerraum da drin, der so efeu bewachsen ist, mit dem Säulengang, wo einem so ein bisschen ungemütlich zumute wird. Ja, man hat immer das Gefühl, darüber gibt es noch eine bessere Welt. Naja, das Blaue darüber lässt sich besser ertragen. Einen kleinen Moment, Entschuldigung. Ja. Kennen Sie Henry Moore? Nee. Nee. Nee. Von Ihnen? Oh. Ja. Er ist Henry Moore. Er ist Henry Moore. Wirklich? Der Kleine ist Henry. Ja. Hallo. Hallo. Henry schläft. Ist er wirklich Henry? Ja. Wirklich? Ja. Oh. Wow. Hallo Henry. Henry ist müde. Ganz friedlich. Und sehr klein für den Zuhörer, der das jetzt nicht... Sie sind die Mama. Nein, ich bin die Mama. Herzlichen Glückwunsch. Die Mama ist größer. Ja. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Schönen Samstag noch. Stark. Stark. Boah. Was eine Reise, liebe Zuhörer. Sie können sich das nicht vorstellen. Das ist wirklich ein goldener Moment der Radiogeschichte. Wir sind kurz davor. Wenn wir dafür nicht einen Oscar kriegen, dann werden wir 20 Jahre lang drüber grübeln, wie wir uns rächen. Die letzten Meter. Wir werden zu Hause sitzen und nicht Däumchen drehen, sondern nein, Manifeste und Konzepte schreiben und Rache üben in unseren Gedanken an denjenigen, die nicht den Wert dieser Sendung direkt mitbekommen haben. Erkennen können. Ja. Da gibt's sowieso. Das soll auf Vinyl geschnitten werden, direkt. So und in Europa, auf Schaden. Es geht um ganz Europa. Es geht hier Berlin als kulturelle Hauptstadt, bla bla, aber auch um 50, 60 Jahre Kulturgeschichte, die wir hörbar machen. Und wenn das nicht anerkannt wird, dann ja, Rachepläne schmieden, werden wir wie Dieter Roth einst zu Hause sitzen und uns vor Runkel des Hasses züchten, die wir dann ausdrücken vor laufender Kamera. Und hier auf den letzten Eitrig. Metern finden wir einen kaputten Sennheiser-Kopfhörer. Ist das ein Zeichen? Vielleicht hat jemand unsere grandiose Idee heimlich über unsere Telefone abgehört und schon realisiert. Sollten wir uns Das wird überwacht, nö. Wir melden uns heute nicht an. Wir sind ja undercover unterwegs. Also, Klangbeispiel Nummer 60. Wir gehen eine steinerne Treppe hinauf. Und schlagen das Geländer. Was nicht sehr spektakulär klingt. Na, passiert. Da sind Fahnenmaste. Das ist schon sehr pompös, dieses Haus der Kulturen der Welt. Also, so eine Betongrazie hier. Kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Der Schlucht hat immer recht. Nein, nicht immer, aber... Ach, guck mal diese elegante Dame an, mitunter. Wie das Sonnenuntergangslicht durch ihren hält. Uff. Sehe ich leider nicht, weil mir die Sonne ins Gesicht scheint. Ein Glück sage ich das alles auf Deutsch. Wir müssen hier runter, wo ist denn diese Kultur? Welche Sprache haben wir eigentlich für die Radiosendung? Mal Deutsch, Deutsch. Mal Englisch. Und Französisch. Ein bisschen. Okay, perfekt. Mal, die Scheinwerfer stehen sich gegenüber wie so kleine Hunde oder Hühner also ohne jetzt, Kopf. Jetzt sind wir zwar da, aber es scheint so, als wäre nicht da unten ist die eigentlich. Also wir laufen jetzt unter diesem Spannbetondach der Muschel durch. Rechts steht die Sonne unter, links fliegt die Welt hoch, also dieser touristische Aussichtsballon. Das ist auch ein Glockenturm. Und jetzt fährt ein grüner Touristenbus vorbei zum Sightseeing. Da taucht Henry. Wow, wir brauchen noch nicht mal Gummistiefel. Ist das schön. Übernimm du mal Schlucht. Jetzt nochmal, wir stehen erhöht auf, wie nennt man das denn? Das ist keine Empore. Das ist eine Art Balkon. Auf einer Art Balkon. Galerie nennt man das. Und unter uns liegt in einem Becken das golden glitzernde Skulptürchen von Henry Moore. Hm. Man muss jetzt dazu sagen... Das soll das Trommelfell sein. Also das, was wir machen, ist nicht ganz so viel Unsinn, wie man uns vielleicht bis jetzt unterstellen sollte. Und man muss auch sagen, es sieht eigentlich aus wie ein Mond, der auf dem Rücken schläft. Ja, aber das stellt, also das Haus der Kulturen der Welt ist ja eine Muschel. Sagt man nicht umsonst Schwangere aus dazu. Warte mal, mein Mikrofon ist runtergefallen. Ja, schreibt euch das mit. Und der Henry Moore hat das ja speziell für diesen Ort entworfen. Das ist quasi, weil das Haus der Kulturen der Welt, es dreht sich viel um Musik, um Völkerverständigung durch Hören, hat er diese Skulptur extra für den Ort konzipiert als das Trommelfell Berlins. Und wir werden nun das Trommelfell hörbar machen. Los geht's. Wir gehen jetzt zum Trommelfell Berlins. So wie der Nabel der Welt ein bisschen. Das ist, was Herr Hobby versuchte, Ihnen, lieben Zuhörer, hier zu verdinglichen. Ich habe gestern einen Gastrosophen kennengelernt. Gastrosoph? Ja, der heißt der König von Württemberg. Ein lustiger Mann mit Zylinder und vielen Totenkopfketten. Wir müssen jetzt da. Oh, das klingt nach Voodoo. Ja, ja. So, da kommen wir wieder an unser Problem, dass wir aneinander gebunden sind. Aber ja, das ist jetzt nicht so richtig ein Problem. Ist nur manchmal umständlich. Eine Pfütze gibt's vor Henry Moore. Eine könnte ich noch dazu machen, aber besser nicht. Und los geht's. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank das für Henry Moore. Zuhören. Das, genau, das war besagte Henry Moore Skulptur. Plan erfüllt. Da könnte man noch auf das Haus der Kulturen in der Weltrohr reinhauen. Nö. Resonanz. Ich bin erschöpft. Okay, ich auch. Irgendwie müde. Tschüss. Tschüss. Tschüss. DIY Church. Emission de l'Art Visionnaire. Henry Moore. Haus der Pornstück. Drehstück. Pornstück. Markus. Ich auch. Steinstück. Ernststück. Und das alles in der schwangeren Oster. Danke fürs Zuhören.